Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute im Kern einer einzigen Frage nachgehen wollen, nämlich welche Wirtschaftspolitik braucht Deutschland jetzt? Was ist zu tun? Und das, was im Nahen Osten passiert, ist dabei nur ein Aspekt. Wir wollen das tun mit einer sehr kompetenten Runde, auf die ich mich sehr freue, unter anderem mit der Energieökonomin Claudia Kempfert, die sehr gut erklären kann, was das System, was die Mechanismen hinter den stark steigenden Spritpreisen sind. Und wie es kommt, dass sie offenbar nirgendwo in Europa so stark steigen wie bei uns. Wir müssen, sagt sie, wir müssen endlich die Beweislast umdrehen. Die Konzerne sollten in Zukunft sehr genau begründen müssen, warum sie die Preise erhöhen und nicht das Kartellamt das Gegenteil beweisen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ich finde das, was Trump im Irankrieg macht, ziemlich gut. Ein bemerkenswerter Gedanke. Und das ist nicht irgendwer, der ihn ausspricht, sondern Herbert Diess. Und überhaupt winkt er ab, wenn es darum geht, in das allgemeine Weltuntergangslamento einzusteigen. Das wird vorbeigehen, sagt er, weil wir ganz grundsätzlich in eine neue Welt hineingehen, wie er glaubt, so verstehe ich ihn zumindest, und verweist darauf, dass China beispielsweise bereits im letzten Jahr Peak Oil, also den Punkt des höchsten Ölverbrauchs überhaupt erreicht hat. Seitdem, sagt er, geht der Ölverbrauch auch in China deutlich zurück. Die Frage ist, mit welchen Konsequenzen? Herzlich willkommen, Frau Messer. Ja, und nicht nur mit Konsequenzen, sondern mit welchen Chancen? Das wollen wir den Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft fragen, Moritz Schularik, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, wenn er sagt, ich erwarte keinen Covid-Schock, keine globale Finanzkrise, sondern wir reden von einem wirklich hässlichen Gegenwind für die deutsche Konjunktur. Er sagt aber auch, mit Blick auf Deutschland erleben wir schon so etwas wie einen fast perfekten Sturm, denn wir haben im Moment ein ganzes Staatswesen in der Krise. Und um das zu überwinden, glaubt er, müssen wir ein paar hässliche Dinge tun. Warum, fragt er beispielsweise, halten wir am Kündigungsschutz fest für Leute, die mehr als 100.000 Euro verdienen im Jahr? Und er schlägt auch was vor. Wir sollten, sagt er, alle mindestens 10% mehr arbeiten, und zwar ohne Lohnausgleich. Da wäre, glaube ich, ein Feiertag, wäre dann einfach weg. Das ist die Idee. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, sieht Andreas Peichel, der das IFO-Zentrum für Makroökonomik leitet, offenbar ähnlich, wenn er sagt, als Unternehmen, als Unternehmer würde ich mir im Moment sehr genau überlegen, ob ich in Deutschland investiere. Und diese Haltung, sagt er, ist im Grunde fatal. Ich glaube, diese Einschätzung hat auch etwas zu tun mit einer vielbeachteten Studie seines Instituts, in der eine junge Ökonomin, Doktorandin, glaube ich, Kollegin, nachgewiesen hat, dass ein guter Teil der 500 Milliarden aus dem Sondervermögen schon verplant sind für ganz andere Dinge als die, die versprochen waren, Infrastruktur und so weiter. Große Schwüre wurden da geschworen. Man könnte auch sagen, trotz aller gegenteiligen Schwüre aus der Regierung, zweckentfremdet. Und ich habe das Gefühl, die Empörung darüber ist insbesondere unter Ökonomen mittlerweile, Herr Schularik nickt schon, ziemlich groß. Warum regt Sie das so auf? Schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Herr Schularik, warum regt Sie das so auf? Es regt uns auf, weil wir natürlich genau davor gewarnt hatten, dass das, was wir jetzt sehen, passiert. Und sozusagen die Dreistigkeit, mit der das dann noch durchgeführt wurde, wenn Sie sich zurückgehen, ein Jahr, vor ungefähr einem Jahr haben wir das Grundgesetz geändert und haben ins Gesetz oder in die Verfassung ja auch geschrieben, dass das zusätzliche Investitionen sein müssen. Wir hatten genau die Idee, dass man diesem Verschiebebahnhof, also dass man Investitionen, die man über Steuern finanzieren wollte, jetzt in dieses Sondervermögen packt und dann über Schulden finanziert, dass wir diesem Verschiebebahnhof sozusagen einen Riegel vorschieben. Und das hat zumindest, sagen wir mal, im letzten Jahr überhaupt nicht geklappt, sondern wir haben sehr viele Schulden aufgenommen und sehr wenig zusätzliche Investitionen bekommen. Wow. Und es sieht jetzt auch für dieses Jahr und die nächsten Jahre, da sieht es besser aus. Aber es ist immer noch so, dass, ich sag mal, so ein rund ungefähr ein Drittel Ein Drittel der 500 Milliarden. Gut, es gibt immer Abgrenzungsprobleme, aber das ist ein signifikanter. Dass es jetzt nicht um einen Rundungsfehler geht, sondern dass das durchaus substanzielle, ziemlich große Summen sind, das ist, glaube ich, unbestritten. Weil wir gerade dabei sind, Herr Peichel, Ihr Institut, ne, eine junge Kollegin hat das irgendwie berechnet. Und ich fand die Reaktion so bemerkenswert aus dem Finanzministerium. Falsche Zahlen. Sie sagen, nee, waren keine falschen Zahlen. Wir haben schon die richtigen Zahlen benutzt. Erklären Sie mal, was das Thema ist. Also wir haben die Zahlen des Finanzministeriums genommen. Also es kann durchaus sein, dass es falsche Zahlen sind. Ja. Aber sozusagen, das sind die besten Zahlen, die wir haben zu dem Thema. Aber das Thema ist in der Tat so ein bisschen, das eine ist, welche Abgrenzung nimmt man und was ist der Vergleichsmaßstab? Das ist eine Doktorandin von mir gewesen und ein Fachreferent aus meiner Abteilung, die das sich angeschaut haben. Die haben geschaut, was war im Haushalt 2024, was gab es da im Kernhaushalt für Investitionen und wie viel Schulden hat das Sondervermögen aufgenommen und das sollten ja zusätzliche Investitionen sein. Ja. Und ausgerechnet hypothetisch hätten die Investitionen entsprechend steigen müssen im Vergleich zu 2024. Und dann haben sie geschaut, wie viel sind die Investitionen tatsächlich gestiegen und dann hat man gesehen, das Sondervermögen hat ungefähr 24 Milliarden Schulden aufgenommen für den Bund und die Investitionen waren in 2025 eine Milliarde höher als 2024. Und so kommt man dann auf die 95% wow. Zweckentfremdung, weil eben 24 Milliarden aufgenommen wurden. Davon wurde eine Milliarde investiert. Jetzt argumentiert das Finanzministerium, ja, wie wir Investitionen berechnen, ist falsch und so, da gibt es andere Sachen. Wir haben uns an der Bundeshaushaltsordnung orientiert, also den allgemeinen Vorgaben. Okay. Wir haben die gleichen Zahlen verwendet, die Herr Klingbeil benutzt hat, als er gesagt hat letztes Jahr, dass es Rekordinvestitionen geben wird. Also wir haben genau das Gleiche gemacht. Man kann mit diesen Definitionen ein bisschen rumspielen, da geht es um technische Details. Aber im Kern? Sozusagen die Range, und in der Publikation ist die Range drin, liegt zwischen 80% Zweckentfremdung und 105% Zweckentfremdung. 105% sind die Zahlen der Bundesbank. Und das auch so ein unseriöser Laden wie Ihre. Also genau. Das kann man natürlich ernst nehmen. Ist ja Wahnsinn. Okay, wir sollten das später nochmal vertiefen, weil es natürlich interessant ist. Und es wurden hier wirklich viele Schwüre geschworen, also fast schon so autosuggestiv. Wissen Sie, wir machen wirklich dann Investitionen und offenbar läuft das nicht so richtig. Lass uns einmal rein ins Thema. Vielleicht zunächst mal, Herr Dies, dieser Gedanke. Ich finde, was der Trump da im Iran macht, finde ich richtig gut. Warum? Habe ich sicher so nicht gesagt, aber ich bin der Meinung, dass der... Ich finde den Trump im Iran-Krieg gut. Ich finde den Ansatz, dieses Regime zu wechseln, halte ich für außerordentlich wichtig für die Welt, für die weitere Entwicklung. Und ich glaube, es wäre wirklich, wenn wir einen Regimewechsel hinbekämen im Iran, wäre das eine andere Welt, von der wir ausgehen. Wir müssen uns einfach vorstellen, wir haben dieses Israel da mit 7,5 Millionen Menschen, die da leben. Und die werden von dem Regime mit 100 Millionen Menschen, Bürgern, bedroht mit der Auslöschung. Und diese Auslöschung Israels ist das oberste Ziel dieses Regimes. Es kompromittiert den Lebensstandard der Bevölkerung, die Freiheiten der Bevölkerung. Und das oberste Staatsziel ist die Auslöschung Israels. Die Angst ist in Israel groß dazu, dass es wirklich passiert. Sie haben Netanyahu mal getroffen, ne? Ich habe auch mal mit Netanyahu gesprochen. Hat er ihn erklärt, was sozusagen das Motiv ist? Das Motiv ist religiös, vielleicht auch Machterhalt im Iran. Aber es ist ein sehr explizites Motiv im Iran. Und die großen Mittel werden dafür eingesetzt, auch um die Milizen der Houthis, der Hisbollah, der Hamas zu finanzieren mit 3 Milliarden im Jahr. Also das oberste Ziel. Und ich glaube, die Weltgemeinschaft, ganz egal, ob man das Völkerrecht nennt oder so, darf nicht zulassen, dass ein Volk als oberstes Ziel hat, ein anderes auszulöschen. Und diese Bedrohung ist so immanent einfach in Jerusalem und man erlebt die dort täglich, diese Anspannung, dass ich glaube, dass der Regimewechsel, und ich glaube nicht, dass diese 100 Millionen Menschen im Iran wirklich alle Israel auslöschen wollen. Nein, nee, das wird denen vorgepredigt. Und ich glaube, mit einem Regimewechsel, so gering die Chance vielleicht auch sein mögen, hätte die Welt eine Riesenchance, den ganzen Mittleren Osten zu befrieden, weil Araber und Juden mittlerweile gut zusammenarbeiten können. Und ich glaube, wir waren auch noch nie so nah dran an dem Regimewechsel. 30.000 Menschen haben sich im Prinzip geopfert. Das Regime ist so schwach wie nie. Die Versorgung durch die Sanktionen ist so schlecht Sie wie nie ja für die Bevölkerung. Sie kennen Iran, ne? Ich kenne Iran wann ganz waren Sie gut. Das ich war Mal da? Ja vor 6 Monaten oder 7 Monaten. Okay. Ja. War einer der wenigen, die dort besucht haben. Ja, warum waren Sie da? Ich habe einen deutsch-iranischen Freund, der dort auch unternehmerisch tätig ist und habe mit der Familie Kontakte, habe mehrere iranische Freunde. Und Und deutsche Unternehmen, mit denen Sie da auch dort unterwegs ja, sind? Also geht es auch um Business? Oder es gibt traditionell immer noch Handelsbeziehungen, allerdings auf sehr niedrigem Niveau, ne, weil die Sanktionen der Amerikaner das im Wesentlichen unterbinden. Aber das Potenzial im Iran ist natürlich... Aber Sie unterlaufen da keine Sanktionen? Nein, natürlich nicht. Das Potenzial im Iran ist natürlich riesengroß. Entschuldigung, ich muss die Frage stellen. Nein, ja, natürlich. Dann will ich noch mal fragen, was machen die natürlich. Da genau? Ja, das ist. Ich möchte jetzt auch nicht mehr Transparenz bieten, weil da geht es also um eine Familie, die da arbeitet. Und ich darf Ihnen versichern, das ist alles legal und auch nicht durch Sanktionen behindert. Aber wir machen mit dem Iran demzufolge noch Geschäfte? Wir machen keine Geschäfte mit dem Iran. Aber die Deutschen, meine ich jetzt, machen offenbar... Auch die Deutschen nicht. Das ist ein iranischer Geschäftsmann, den ich persönlich gut kenne. Okay. Man fragt nach, weil es natürlich mein Job ist. Und ist erlaubt, wenn die, so, genau. Ja. Ich fand aber nochmal, also was vielleicht ungewöhnlich klingt hier, ne, das Regime ist so schwach wie nie. Und wenn ein Wechsel gelänge, wäre die Welt eine andere. Der Iran mit 100 Millionen Menschen, wir haben traditionell gute Beziehungen in dieses Volk, wäre auch ein Wachstumsgenerator für die ganze Welt. Meine, Frau Kippert schaut so aus energiewirtschaftlicher Sicht ist das wirklich eine Katastrophe, was da im Moment stattfindet, weil wir jetzt ja sehen, durch diese sehr unkoordinierten Handlungen, die da teilweise stattfinden, die Straße von Hormuz schon so lange gesperrt ist. Das ist ein zentraler Seeweg, wo über 20% des globalen Ölangebots durchgehen und der Nachfrage und auch ein Großteil der Flüssiggaslieferung. Ich glaube sogar 25% der Flüssiggaslieferung. Ja, über 20% auf jeden Fall, 25%. Aber was wichtig ist zu sehen, ist jetzt auch noch, dass ja Iran völlig erratisch reagiert und Gasfelder bombardiert. Und da fällt jetzt ein ganz großes Gasfeld aus. Und wenn das noch dazu kommt, dass wir Flüssiggas nicht darüber transportieren können und dann auch noch dieses Gasfeld ausfällt. Wir sind in einer fundamentalen fossilen Energiekrise. Und diese fundamentale fossile Energiekrise hat dramatische Auswirkungen. Nicht nur jetzt jenseits des Leids und so weiter, was durch den Krieg stattfindet, auch enorme Preissteigerungen für fossile Energie. Und das hat volkswirtschaftliche Konsequenzen, die sind ungeahnt. Und ich glaube nicht, dass wirklich Leute, die sich nicht, wie ich jetzt, aber lebenlang mit Energie beschäftigen, wirklich verstehen, was da passiert. Es ist wirklich fundamentale Krise. Also es klingt ein bisschen, Krise. Frau Kempfert, wie Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, der sagte, ich habe neulich ein Interview mit dem gelesen, der sagte, dagegen ist das, was 73 sich da angebahnt hat, das ist Kindergarten Witz. Dagegen, weil wir einen zweifachen Ölschock und einen Gasschock haben. Richtig. Können Sie das mal erklären? Ja, wir haben einen zweifachen Ölschock und einen Gasschock. Wir haben einen zweifachen Ölschock, weil die Straße von Hormuz gesperrt ist und da ein Großteil dieser Lieferung nicht durchgeht. Und wir haben auch noch zentrale Lieferungen, die im Land nicht stattfinden können. Das heißt, es gibt keinen Ersatz für das Öl. Es gibt eine Pipeline, die geht durch Saudi-Arabien, die können wir von Ost nach West transportieren. Ungefähr so Richtung, vielleicht können wir die Karte einmal sagen, Richtung Suezkanal. Ein Viertel von dem, was da maximal transportiert werden kann. Mhm. Es gibt eine andere Pipeline durch die Vereinigten Arabischen Emirate. Da gehen irgendwie knapp 2 Millionen Tonnen Öl durch. Das heißt, wir haben eine fundamentale Ölknappheit, die sich jetzt im Moment schon auswirkt, weil das nach Asien nicht gehen kann, dieses Öl. Und deswegen ist es eine zweifache Ölkrise. China hat 90%, glaube ich, des iranischen Öls abgenommen. Ein Achtel dessen, was die brauchen. Genau. Das ist eine fundamentale Situation. Mhm. Und dann auch noch das Gas, was fehlt. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich jetzt im Moment schon überblicken, wenn dieses Gasfeld auch noch jetzt über Jahre ausfällt. Da laufen wir in eine fundamentale Krise hinein. Und wir setzen ja auch noch auf mehr Gas, noch mehr Gaskraftwerke bauen, dann auch noch die Heizung weiter mit Gas betreiben. Gut, das muss man hinterfragen. Das in einer fundamentalen Energiekrise. Also insofern, so sehr ich das verstehe, was Sie ausführen. Nicht alles, Frau Kempfert, jetzt auf einen Schlag, weil sonst... schon klar. Sonst brauche ich gleich einen Schlag. Also es ist sicher alles richtig. Wir brauchen eine Frage der zeitlichen Dimension. Wenn es gelingt, diesen Krieg eben jetzt doch... Und da gibt es auch Signale, vielleicht zügig zu beenden oder zu deeskalieren, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und dann war es ein Schock, die Ölpreise werden dann der Tendenz folgen. Wir hatten seit Jahrzehnten die niedrigsten Ölpreise. jetzt der Bedarf geht zu des größten Konsumenten Chinas geht zurück durch diese rasend schnelle Elektrifizierung. Und damit gibt es eben auch Chancen, die ich zumindest ja, mal Sie, hier darf ich auf den, einmal auf ganz Tisch kurz, legen bevor wir, das die ganz oder lass uns erst einmal kurz die Einschätzung der anderen Ökonomen hier abholen und danach habe ich eine konkrete Frage, weil Sie mit Zahlen immer so gut sind. Herr Schularik, Sie sagen, lass mal die Kirche im Dorf lassen. So dramatisch ist das alles nicht. Warum kommen Sie zu einer anderen Einschätzung? Also wir wissen aus Vergangenen, das ist ja nicht der erste Ölpreisschock und da bin ich auch total bei Claudia Kempfert, dass natürlich diese Erinnerung daran, dass wir, wenn wir fossile Energien importieren, immer diese Abhängigkeit haben von Regionen, die instabil sind. Also jeder, der sozusagen Benzin in sein Auto macht, macht auch mal ein Stück Iran ins Auto und das ist eine Abhängigkeit und ein Risiko, über das man nachdenken muss und das man auch einpreisen muss. Das, was jetzt passiert, ist, dass wir relativ zum Jahresanfang sind bis jetzt die Ölpreise vielleicht so um 30, 40 Dollar pro Fass gestiegen. Mhm. Es gibt so eine Faustformel, die wir gerne anwenden. Das ist, jede 10 Dollar beim Ölpreis kosten uns 0,1 Prozentpunkte bei der Konjunktur. Also wenn wir jetzt 40 Dollar Anstieg haben, dann sind es 0,4 Prozentpunkte. Also statt mit 1% würden wir dann dieses Jahr nur noch mit 0,6% wachsen. Also es geht wieder Richtung Null. Das meine ich auch mit hässlichem Gegenwind für die Konjunktur. Sollen wir den Schnaps doch jetzt oder nein, später? Nein, nee, eben noch nicht. Ja. Denn was richtig hässlich ist, ist, was wir mit Covid hatten. Da hatten wir BIP-Einbrüche von 4-5% oder auch in der globalen Finanzkrise. Mhm. Und von diesen Horrorszenarien sind wir jedenfalls aktuell noch weit entfernt. Und ich sag mal, wenn Sie mir den Ölpreis für den nächsten Monat und den da drauf sagen, kann ich Ihnen auch sagen, wie es mit der deutschen Konjunktur weitergeht. Also Sie sagen, wenn es zu lange geht, dann wird es schon ein Thema. Wenn es länger dauert und wenn es höher geht. Ich würde sagen, also es ist ganz einfach, mit jedem Tag, den wir länger in diesem höheren Ölpreisregime und dann auch Gaspreisregime ist, wird es für uns teurer. Die Rechnung ist ganz einfach. Müssen wir importieren Öl und Gas? Nicht aus der Region, aus anderen Regionen, aber es gibt einen Weltmarktpreis und dadurch, dass das alles verbunden ist, zahlen auch wir mehr dafür. Das macht uns also ärmer, was da passiert. Wir müssen für das Gleiche mehr bezahlen. Mhm. Und das hat dann konjunkturelle Kosten. Gibt es auch einen, der reicher wird im Moment? Gibt es auch einen, der reicher wird gerade? Ja, klar, die Ölexporteure. Dazu gehören unter anderem auch die Amerikaner. Und denen, unter anderem auch die Russen. Und ich glaube, das ist sozusagen, wenn man jetzt von der Oberfläche dessen, was da jetzt passiert, die Energiepreise steigen, das ist schlecht für uns als Importeure, kostet uns Konjunktur. Natürlich, das sozusagen, was strukturell spannend ist an dem, ist, dass da ein Krieg geführt wird, bei dem wir nicht konsultiert wurden als Europäer und andere Teile der Welt, unter anderem wir, jetzt den Großteil der Kosten dafür zahlen. Also das, glaube ich, bringt noch mal in Erinnerung, in welchem Maße Europa einfach ein Zwerg ist auf der globalen Ebene, wenn es um solche strategischen Fragen geht. Ich muss mal, weil wir auch reden müssen über die Frage, wie wir unabhängig werden, erneuerbare Energien und so weiter. Ist das jetzt gerade ein großes Comeback für Erneuerbare? Schätzen Sie das ein? Ich hoffe. Also ich hoffe, Weichel nickt, Sie nicken auch. Ja, ich würde auch nicken, weil was brauchen wir denn noch? Wie viele Weckrufe, weil wir jetzt so hohe Preise haben für fossile Energie, wir inmitten sind der größten fossilen Energiekrise, in der wir je waren, dass wir jetzt endlich mehr erneuerbare Energien ausbauen, mehr Elektromobilität nutzen, endlich mehr einsparen, aber nicht auf neue Gasheizungen setzen, wie die Bundesregierung das will, oder neue Gaskraftwerke bauen. Das ist der falsche Weg, aber grundsätzlich gesehen würde ich sagen, schon. Man sieht ja auch einen Boom, Solarenergie und bei Wärmepumpen. Ja, auf jeden Fall. Also jede Krise bietet eine Chance. Und ist eben jetzt die Chance, da mehr zu machen. Diese Chance, ich habe es vorhin schon kurz angejingelt. Herbert Diess hat das neulich mal vorgerechnet. Das fand ich interessant. Sie haben vorgerechnet, was uns ein Barrel, also ich glaube 159 Liter, also ein Fass, so ein altes Fass Öl, was uns das kostet. Und wie günstig dazu im Vergleich Erneuerbare sind. Können Sie das mal deklinieren? Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung ist immer noch verankert, ne, dass Erneuerbare teuer sind, hohe Investitionen. Aber wenn man eben die jetzigen Preise für so ein Fass Öl nimmt, noch 100 Dollar, und das sind 160 Liter, das hat etwa 1600 Kilowattstunden Energiegehalt. Ja. Das ist das, was eine ein kleinerer Haushalt etwa im Jahr verbraucht. Man braucht dann die doppelte Menge, weil man dieses Erdöl ja noch in elektrische Energie umwandeln muss. Aber das braucht so ein kleinerer Haushalt. Und wenn Sie das mal, diese 1600 Kilowattstunden, wenn Sie die in Deutschland mit Solarenergie erzeugen, Kilowattstunde 3 Cent, 4 Cent mittlerweile bei neuen Anlagen, dann kostet dieser Energieinhalt dieses Fasses Öl etwa 50 Euro heute. Ja, also es ist günstiger. Jetzt ist die große Frage, Mensch, wie viel Fläche brauche ich dafür? Das sind das immense Flächen an Solaranlagen. Um diese 160 Liter Öl im Wesentlichen im Jahr zu kompensieren, brauchen Sie 7 Quadratmeter. Das ist so die Fläche, auf der wir hier sitzen. Ja, der wir hier sitzen ungefähr, ja. Ja, 7 Quadratmeter. Also können wir mal die Totale zeigen, das ist interessant. Also dieser Pudding hier, auf dem wir hier sitzen, ja. Das ist ungefähr das, was du an Solarleistung brauchst, Photovoltaikleistung brauchst. Genau, um den Energieinhalt von so einem Fass Öl zu erzeugen. Zu ersetzen. Und das ist die Frage, Jahresleistung. Was kostet diese Fläche? Na, wenn man jetzt diese Solarpanels aus China kauft, wo sie alle herkommen, kostet das vielleicht noch 150 Euro. Dazu braucht man natürlich dann Boden, man muss es installieren, vernetzen, dann wird es teurer. Aber es ist eigentlich fragwürdig, heute auf die Idee zu kommen, ein Fass Öl aus dem Iran oder wo auch immer hierher zu holen und damit dann Kraftwerke zu betreiben. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube schon, dass diese Sichtbarkeit der Abhängigkeit hoffentlich noch mal ein Weckruf ist. Jetzt höre ich Leute vom Fernseher rufen, ja, dies wohnt irgendwo in Südspanien, da scheint die Sonne und so weiter. Das war jetzt hier Norddeutschland. Wir rechnen mit 1000 Stunden, mit denen wir, im Süddeutschland sind es 1200, in Spanien ist es vielleicht 1500. Was ist denn im Winter, wenn wir die Wärme wirklich brauchen, wenn sich die Polarnacht über Hamburg senkt? Nein, das ist völlig richtig. Im Winter braucht man schon noch ein bisschen Gas, ne, aber sehr viel weniger. So. Ja, aber Sie können ja auch speichern. Sie können ja auch einen Heimspeicher in den Keller stellen. Ja, den Tagesausgleich können wir gut. Den Tagesausgleich können wir da gut mittlerweile, genau. Ja. Und, aber ja. Sie können dann auch, Sie müssen kein Gas haben, Strom zu produzieren. Naja, Sie können ja Strom importieren auch von einer Windanlage. Ja. Die ist im Winter auch da. Also die ist im Winter auch da. Okay, genau. Ihr macht das so in eurer WG, das finde ich gut. Das stelle ich mir schön. Nein, aber ich glaube, man muss einfach da mal... Ja, finde ich gut, deswegen habe ich ja danach umdenken und diese Erneuerbaren werden immer noch ein bisschen diskreditiert bei uns und sind einfach mittlerweile so wettbewerbsfähig wie keine andere Energieform. Und man kann sie einfach in Deutschland auch wirklich produzieren. Mhm. Einmal hier die Frage an die Ökonomen mit Blick auf Spritpreise. Auch da gibt es jetzt so einen richtigen Kulturkampf. Man hat das Gefühl, wer sehr, sehr konservativ zum Teil unterwegs ist, argumentiert dann eher so und sagt irgendwie, jetzt müssen wir dringend daran, müssen wir was tun. Aber wir wollen weiter Verbrenner fahren. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, kauf dir ein Elektroauto, dann hast du das Problem nicht. Das hilft aber nicht auf die ganz kurze Sicht. Was ist zu tun, um diese horrenden Preise in den Griff zu kriegen? Herr Schulerich, was würden Sie sagen? Kann man da überhaupt irgendwas tun? Also erstmal denke ich, ist es immer problematisch, sozusagen jetzt da mit irgendwelchen Preisbremsen einzugreifen. Ich bin schon, und wir haben ja gerade die Diskussion auch gehabt, ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach realisieren, wenn man da Benzin in seinen Tank packt, dann gibt es da immer ein Risiko, dass die Preise aus diesen Gründen, die wir haben, geopolitischen Risiken, Kriegen in Regionen, das sind alles Länder, die, ich sag mal, nicht zum engeren Freundeskreis gehören, dass dieser Preis auch mal steigt. Und dann wäre es jetzt falsch für den Staat, in dem Moment, wenn dieses Risiko dann da ist, zu kommen und zu sagen, ach nee, ist alles nicht so schlimm, wir nehmen euch das Risiko ab. Das ist ein echtes Risiko, das man hat, wenn man diese Form des, und ich bin da total auch für Technologieoffenheit, das sollen die mündigen Bürger entscheiden dürfen, aber wer da super Benzin in sein Auto macht, der hat halt dieses Risiko und wenn sich dieses Risiko realisiert, dann soll der mündige Bürger dafür auch die Kosten tragen. Erstmal so. Jetzt gibt es sicherlich Härtefälle, aber da ist dann der richtige Weg, nicht über Eingriffe ins Preissystem zu gehen, sondern zu gucken, kann man das kompensieren. Mhm. Aber nochmal, ich denke, wir sind jetzt auch bei diesen Benzinpreisen, die wir da sehen, die sind natürlich jetzt extrem hoch und da ist sicherlich auch, die sind in Deutschland auch viel stärker gestiegen als in anderen Ländern. Ja, genau, warum? Da müssen wir mal hingucken. Ja, warum ist das so? Es gibt eine relativ konzentrierte Industrie in Deutschland, die in der Tat, da wäre mehr Wettbewerb gut. Wir haben auch in Europa nicht genug Möglichkeiten sozusagen Ich bin kürzlich durch sehr weit gefahren, also einmal durchs ganze Land. Hm. Da ging das alles gerade los. Hm. Und ich sag mal, jenseits des Brenners tanken sie anders. Warum ist das so? Die Marktstruktur anders. Wir haben eine andere Marktstruktur in den anderen europäischen Ländern. Wir haben in Deutschland eine extrem stark konzentrierte Marktstruktur, sogenannter oligopolistischer Markt. Das heißt, hier ist es so, dass wenige Konzerne die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Also von der Förderung, wo die höchsten Margen gemacht werden, bis eben hin zum Handel, die sprechen sich ab, oder was heißt das? Bis hin eben zum Endkunden. Man konnte noch nicht feststellen, dass da wirklich Absprachen stattfinden. Aber das Kartellamt guckt sich das regelmäßig an. Und die Transparenz war bisher noch nicht so, dass man festgestellt hat, es gab Absprachen, aber es ist schon sehr auffällig. Hier sind die Margen sehr viel höher als im europäischen Ausland. Und wenn die Preise steigen, steigen auch die Margen überproportional. Deswegen diskutieren wir diese sogenannte Übergewinnsteuer, die man durchdenken muss, ob das möglich wäre. Zumindest könnte man dann, wenn man Einnahmen hat, die man dort über eine solche Übergewinnsteuer nimmt, entlasten, Niedrigeinkommensbezieher eher entlasten. Ich wäre sehr für die Auszahlung endlich des Klimagelds, weil wir haben das mal im Koalitionsvertrag gefunden. Wann war das? Vor 3 Jahren haben wir angefangen, darüber nachzudenken, wie man es macht. Wie man es macht, hat man jetzt aber rausgefunden. Man hat 3 Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie man es macht. Jetzt weiß man, wie man es macht. Also sollte man das Klimageld auch auszahlen. Das würde zumindest niedrige Einkommensbezieher überproportional entlasten. Ich habe Herrn Beichel gerade gesehen, wenn ich Ihr Gesicht richtig interpretiere, sagen Sie, also wer glaubt, dass dann nicht irgendwie abgesprochen wird, der glaubt vielleicht auch an den Osterhasen. Kann das sein? Ja, also ist die Frage, wie genau, man kann es nicht feststellen, weil man weiß natürlich, wie das Kartellamt arbeitet. Es ist im Moment so, dass das Kartellamt das beweisen muss, dass das wirklich Preisabsprachen sind. Und verschiedene andere Maßnahmen vom Kartellamt sind auch bisher erschwert. Da sollen jetzt auch, ist in der Diskussion, dass Frau es Erleichterung, sagt, dreh's um. Kommt, genau, dass man diese Beweislastumkehr wäre zum Beispiel ein Weg. Oder auch, dass man bestimmte Sachen schneller durchsetzen und überprüfen kann. Aber man wird nie irgendwie die 2 Chefs von einem Konzern dabei erwischen, wie sie sich absprechen. Nee, aber natürlich, was wir auf dem Tankstellenmarkt ja gemacht haben, unter anderem auch um größtmögliche Transparenz zu schaffen, ist, dass man die mehr oder weniger Minuten genau oder Sekunden genau die ganzen Preise sieht. Das heißt, ich sehe, wenn die Tankstelle nebenan die Preise ändert und ich kann sofort darauf reagieren. Darüber kann man natürlich durch Preisänderungen Signale senden, wo man sich gar nicht absprechen muss, wo Leute darauf reagieren können. Wir haben in Deutschland extrem viele Preisänderungen über den Tag hinweg. Wie viele? Es wird genau geschaut, wann tanken die. Bis zu 50 Preisänderungen am Tag. An einer Tankstelle. An einer Tankstelle. Also man weiß, wann kommen die Pendler, wann kommen die Leute mit dem Dienstwagen, die das wirklich beziehen. Das wissen die alles. Ja, klar. Das kann, also man sieht ja, mittlerweile zahlt man ja mit einer Karte. Wenn man hier, das Blaue ist, glaube ich, Aral, da ist, glaube ich, Payback. Wenn man da mit hingeht, sieht man, ob man Privatkunde ist oder man zahlt mit einer Tankkarte von einem Firmenwagen. Und dann, das haben die natürlich alles in ihren Daten. Ja, und jetzt spektakulär. Macht man so, dass man nur noch einmal am Tag. Ja. Jetzt das noch war die einmal eine Meldung, die mich nicht so richtig beruhigt hat. Zumindest darf man nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen, aber man kann sie öfter senken. Ich fällt alles mit Elektromobilität. Ja, es war. Ich fand eines interessant in der Vorbereitung, Herr Beichel. Sie haben darauf hingewiesen, habe ich auch noch nie gehört. Es gibt ja immer dann von politischer Seite, und da wird auch entsprechend lobbyiert, so dieses Narrativ, die Pendler. Und Sie sagen, geh mir weg mit den Pendlern, weil das ist in Wahrheit nicht das Thema. Warum? Wir haben sehr viele Menschen, die pendeln. Ja. Ich pendel auch zur Arbeit. Das sind mit dem Fahrrad in München so 7 Minuten. Mit dem Auto 10 bis 12, je nach Verkehr. Also viele Menschen pendeln zur Arbeit. Aber die Langzeit- oder Langdistanzpendler, genau, die viele Kilometer, 100 Kilometer, 200 Kilometer und dafür das Auto nehmen, das sind nicht die armen Menschen. Das sind nicht, wir haben in den Steuerdaten der Einkommensteuererklärung aufgrund der Pendlerpauschale sieht man die Distanz. Und es sind die Menschen mit den höheren Einkommen, die oberen 10%. Die oberen 10% sind die Pendler, auf die man sich immer beruft. Genau. Wenn man sagt, wir müssen da jetzt aber dringend was tun. Also mit anderen Worten, Auch immer Ausnahmen. Es gibt auch unten in der Einkommensverteilung Menschen, die länger pendeln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man einen Job hat, der nicht besonders gut bezahlt ist, warum sollte man dann 100 Kilometer, 200 Kilometer dahin fahren? Das sind die Menschen, die sehr gute Jobs haben, die gerne vielleicht, ich weiß nicht, wo sie gewohnt haben, als sie für VW gearbeitet haben, ob von München nach Wolfsburg gependelt sind. Das macht man nicht, um dort Hausmeister zu sein, sondern das macht man für einen besseren Job. besser bezahlten Job. Deswegen ist diese Entschuldigung, ich wollte Sie unterbrechen. Deswegen ist die Erhöhung der Pendlerpauschale immer dann auch etwas, was für besser verdienende ausgezahlt wird. Genau. Ja. Also deswegen, dass diese Pendlerpauschale da setzt, glaube ich, oder erfüllt nicht das verteilungspolitische Ziel, was angedacht wird. Den Zusammenhang habe ich noch nie gehört. Und das andere, was man auch sieht, natürlich, die ärmsten Haushalte besitzen oft gar kein Auto, weil sie sich es nicht leisten können. Klar. Mhm. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Diskussion über die Spritpreise. Wenn man sieht, wer sozusagen Benzin konsumiert, dann sind das auch nicht die ganz armen Haushalte. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, über nachhaltige Mobilität daran zu gehen, dass man auch wirklich Mobilität für alle bezahlbar hat. Und das ginge zum Beispiel über eine Verbilligung des Deutschlandtickets. Ja? Da könnte man darüber ran. Und dann würde man, oder eine Verbesserung des Schienen- und ÖPNV-Verkehrs. Und damit hätte man dann auch tatsächlich für alle Einkommensbezieher was geschafft. So, jetzt einmal Gesamtsituation und dann müssen wir uns nochmal insbesondere die Autoindustrie anschauen, weil hier auch der ehemalige VW-Chef sitzt. Herr Schulerig, Exportweltmeister, das war das, was wir jahrelang sozusagen als Etikett Gütesiegel da drauf hatten. Das ist weg. Wann haben wir das verloren? Warum haben wir das verloren? Was ist da eigentlich im großen globalen Zusammenhang wirklich passiert? Oder anders gefragt, wann sind sozusagen aus Kunden, die wir hatten in China und anderswo, richtig harte Konkurrenten geworden? Ich glaube, die Antwort ist allmählich und dann auf einmal ganz plötzlich. Also das, was sich da aufgebaut hat, insbesondere in China in den letzten 2 Jahrzehnten, war eigentlich auf Ansage, dass der Abstand zu dem, was wir technologisch können und wo wir in der industriellen Wertschöpfung sind als Volkswirtschaft, immer kleiner wird. Und der ist dann in den letzten 5 Jahren, da haben wir auch mit Covid ein bisschen, sagen wir mal, so uns mit anderen Themen beschäftigt, ist der ganz plötzlich, ich sag mal, hat sich in Luft aufgelöst. Und wir sind jetzt den Titel als Exportweltmeister beim Maschinenbau schon los. Wir sind ihn bei den Autos in den Stückzahlen auch schon los, und zwar beides mal in China. Bei den Autos sind wir dem Wert nach noch Nummer 1, weil wir teurere Autos produzieren. Also was den Umsatz angeht. Ja, das Auto, den Wert des Autos angeht, den Kaufpreis. Und in vielen anderen Industrien, was in der chemischen Industrie und so weiter, haben wir das auch natürlich schon jetzt über die Zeit verloren. Was sozusagen das große Bild ist, China ist im Jahr 2001 in die Welthandelsorganisation aufgenommen worden. Genau. Im Nachhinein würde man wahrscheinlich sagen, damals mit viel Wohlwollen und vielleicht auch mit Regeln, die sehr, vielleicht ein bisschen zu sehr sozusagen auch diesem attraktiven Markt, wo auch die deutsche Wirtschaft oder die Wirtschaft insgesamt große Ambitionen hatte, hat man da sehr großzügige Regeln geschaffen. China hat dann in einer ersten Phase in den 2000er Jahren im Prinzip, wir reden darüber als über den ersten China-Schock. Der hat vor allem die einfacheren Industrien getroffen, die Textilindustrie, die einfache Stahlindustrie. Wir waren in Deutschland von diesem ersten China-Schock nicht betroffen. In Südeuropa hat das massiv Arbeitsplätze gekostet. Richtig. In den USA im Rust Belt gibt es sehr schöne Papiere, auch die zeigen, wie in diesen Regionen, wo der Druck durch die chinesischen Importe besonders groß war, besonders viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Und dann da führt die Spur auch direkt zu Trump ins Weiße Haus. Und dann führt die Spur direkt zu MAGA, zu Make America Great Again und so weiter. Mhm. Dieser erste China-Schock war letztlich Rückenwind für uns, weil wir die Maschinen, die Ausrüstungsinvestitionen, die Fabriken geliefert haben, mit denen China industrialisiert hat. Der zweite China-Schock, den wir jetzt erleben, ist der Schock, in dem China wirklich mit uns auf einem Niveau in unseren Kernindustrien Wettbewerb macht, also in der Autoindustrie, in dem Maschinenbau, in der Spezialchemie und natürlich in gewissen Bereichen uns auch schon davongelaufen ist, bei den Batterietechnologien, bei manchen Umwelttechnologien sind wir noch dabei, Robotik, KI. Ja. Da sind wir inzwischen Entwicklungsland relativ zu China. Und wirklich, sind die so weit vorne, auch bei KI? Also können uns halt dies bestimmt aus der Autoindustrie sagen, aber die Entwicklung, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, die Entwicklung von neuen, von neuen Autos, von neuen Technologien findet heute in China statt. Weil Sie gerade Robotik sagten, es gibt ein ganz beeindruckendes Video, vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, ich glaube irgendwie Neujahr war das oder 2. Januar. Das zeigt, auch war die Reise des Kanzlers, ne? wo zu sehen ist, wie unglaublich beeindruckend das mittlerweile ist. Wir schauen einmal kurz drauf. Da sehen wir das. So. Was sehen wir da? Das sind sogenannte Humanoide, ja? Ja. Also Roboter, die im Grunde sich bewegen, zumindest fast wie Menschen. Ja. Das heißt, man kann so etwas dann flächendeckend in Fabriken einsetzen? Ist das die Idee? Wer steuert die? Das ist sicher das Ziel, ja. Wer steuert die dann? Also kann man mit denen dann sprechen und sagen, pass auf, jetzt hol mal das oder hol mal jenes, mach mal ja, die das Schraube. Man muss jetzt aufpassen, das ist natürlich eine Show-Inszenierung da und da ist sicherlich viel vorprogrammiert. Mhm. Ne? Und die individuellen Möglichkeiten sind da noch sicherlich noch eingeschränkt. Man sagt heute, dass ungefähr die Fähigkeiten so auf der Ebene von so einem fünfjährigen Kind etwas sind. Das von kognitiv bis zu Bewegungsausführungen. Aber Fünfjährige sind schon ziemlich gut. Die Entwicklung ist rasend schnell. Und in der Tat ist China an der Stelle mit den meisten Startups unterwegs, auch technologisch. Wir sind aus Deutschland raus fast für alle Hersteller Lieferant bei Infineon. Wir machen extrem kleine Leistungshalbleiter, die Gelenke steuern. Wir haben insbesondere dann im Nervensystem der Roboter, das ist sehr ähnlich mit dem eines Autos, ne, das ist so ein Hochgeschwindigkeits-Ethernet, haben wir die Komponenten dafür, sodass wir einen ganz guten Überblick weltweit haben. Man muss sagen, die meiste Aktivität ist mit Sicherheit in China. Da ist gerade so eine Welle, ne, wurde von der Regierung ausgerufen, wir machen jetzt humanoide Roboter und dann laufen die alle los. Wahnsinn. Aber man muss sagen, in den USA gibt es auch, du hast vergleichbare Leistungsfähigkeiten und auch in Europa gibt es ein paar Startups, denen ich zutrauen würde, dass sie da aufholen. Aber ich frage mich immer jetzt, vielleicht ist das eine ganz naive Frage angesichts so viel geballter ökonomischer Kompetenz. Wenn wir immer darüber klagen, zu Recht darüber klagen, dass die Arbeitskosten so wahnsinnig hoch sind, wäre das nicht unsere Chance, absolut, uns wieder sozusagen in die Lage zu versetzen, günstig Autos zu bauen? Ja, nee, das ist absolut weil jeder Punkt. In diese ganzen neuen Technologien, KI und auch humanoide Roboter, überhaupt Roboter, sind für Deutschland eine herausragende Chance. Weil wir haben eben dieses Demografieproblem. Unser Problem ist, dass wir die hohen Lohnkosten nur kompensieren können über überlegene Produktivität. Das ist ein Thema, das wir in der Autoindustrie die letzten 20 Jahre nicht geschafft haben. Die Produktivität in Deutschland ist nicht gestiegen. Mhm. Wir konnten uns nicht verteidigen. Und da sind diese Entwicklungen eine herausragende Chance für Deutschland, auch wieder am Standort mehr zu investieren und produktiver zu arbeiten. Aber wir haben natürlich mittlerweile auch ein echtes Technologieproblem, muss man fairerweise sagen. Wir sind die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, wir sind nicht mehr die Besten in Technologien dieses Jahrhunderts. Aber wir sind doch bei KI beispielsweise, Grundlagenforschung meine ich jetzt, da sind wir doch gut, da sind wir nach wie vor herausragend, oder nicht? Also ich würde mal sagen, wir spielen sicherlich in einigen Bereichen mit. Wir haben auch was für Präzisionsmedizin, Biotechnologie. Ja. Es gibt sozusagen so gewisse Bereiche, in denen wir vorne mitspielen. Aber sozusagen jetzt den Eindruck zu machen, Deutschland als Volkswirtschaft, auch bei den Patenten, wir wären da, wo wirklich in der Hochtechnologie die Musik spielt. Da sind wir. Wir sind sozusagen auf dem vorderen Mittelfeldplatz inzwischen. Okay. Aber wir sind nicht mehr in der Welt, wo sozusagen die Welt aufblickt und sagt, das ist sozusagen die Speerspitze der technologischen Entwicklung. Das war das Industriezeitalter. Wir haben einfach, man muss aufpassen, dass man nicht über einen Kamm schert, ne? Aber wir haben sozusagen dieses digitale Zeitalter zwar irgendwie mit, wir sind mitgegangen, aber wir haben nicht von vorne das Feld angeführt, sagen wir es mal so. Können wir einmal kurz da einsteigen, weil es zwei, finde ich, interessante Kennziffern gibt, an denen man, glaube ich, festmachen kann, wie innovativ man auch ist. Heute für die Sendung, glaube ich, gut geeignet. Sie haben gerade gesagt, Patente. Ich erinnere mich an Zeiten, da konnte man richtig sehen, wie in überall da, wo Outdoor-Cluster, Wolfsburg, Großraum Stuttgart, auch in NRW, Zulieferindustrie und so weiter, da konnte man richtig sehen, wie die Zahl der Patentanmeldungen jedes Jahr unvorstellbar hoch und dann andere Länder deutlich darunter. Das heißt, die Autoindustrie war ein ganz maßgeblicher Treiber für Innovation. Ist das immer noch so oder ist das vorbei? Ja, ich glaube, das ist verkürzt. Ne? Die deutsche Industrie war immer sehr, sehr vielfältig. Ne? Der Maschinenbau mit Sicherheit eine große Stärke. Mhm. Und natürlich Auto, aber auch Medizintechnik, Energietechnik. Deutschland hat wirklich eine ganz breite industrielle Basis. Wir haben keine Ölkonzerne, ne? Aber in der Industrie sind wir stark. Und hat es nachgelassen, wir sind immer noch, glaube ich, Nummer zwei weltweit bei den Patentanmeldungen. Das ist nicht ist das so? Das ist nicht eingebrochen. Was ich in Deutschland und jetzt diese Diskussion, natürlich haben wir neue Wettbewerber mit. Und China ist besondere, weil China und da steigt die Zahl natürlich der Patente auch, so an. Ja, aber auf die Tiefe ist dann nicht die wir hier in Europa haben. Das würde ich auch noch nicht überbewerten. Es gibt einzelne Felder, die wir wirklich ausgelassen haben. Batterietechnik, aber auch da gibt es wieder Einstiegsmöglichkeiten. Die Batterietechnik, die Chemien ändern sich. Wir gehen jetzt auf Feststoffbatterien. Das nächste kommt Salzeisenbatterien. Kommen wir dann wieder ins Spiel, weil wir die seltenen Erden nicht mehr brauchen? Wenn wir den Mut haben, unternehmerisch, dann kann man wieder ins Spiel kommen, wenn man will. Und Deutschland hat die Grundfähigkeiten dafür. Was wir in dieser goldenen Zeit nicht hatten, war eine Start-up-Community. Heute produziert allein die TU München 100 Start-ups im Jahr. Viele davon sind sehr erfolgreich. Wir haben schon auch so einen Neustart der Innovationsfähigkeit Deutschlands. Und wir hätten auch die, und ich sage mal, unsere Industrie basiert ja auf den großen Gründern von vor 150 Jahren. Genau. Dem Daimler, dem Benz, dem Bosch, dem Diesel. Hätten wir die Kraft, solche neue zu schaffen, ja, aber wir müssen uns trauen. Wir müssen uns mehr auf die neuen Themen konzentrieren und die alten dann auch mal loslassen und dann den Benzinpreis auch mal hochgehen lassen und dann schneller auf die neuen Technologien. Aber das ist ein total interessanter Punkt. Ist das ein kulturelles Thema auch? Sitzen da immer noch diese Leute, diese begnadeten Ingenieure, die natürlich versuchen, den Verbrenner einfach noch mal ein bisschen besser zu machen? Es gibt eine tolle Studie aus den USA, wo die sich angeguckt haben, was deutsche Einwanderer in den USA wie die über Innovation nachdenken und zum Beispiel Einwanderer aus anderen Ländern. Und es kommt genau das raus, was wir auch sehen im deutschen Kontext, dass wir sind besonders gut in inkrementeller Innovation, also sozusagen so kleine zusätzliche Verfeinerungen. Ja. Also ich sage mal so zum Spaß, wenn Tesla nicht gekommen wäre, würde Mercedes heute noch die lenkbare Hinterachse der E-Klasse optimieren. Sozusagen Sachen, die wir nicht schon haben. Nicht die schlechteste Sache, Herr Schuller. Ja, ich sage nichts dagegen, aber Sachen, die wir schon haben, ein bisschen zu verbessern. Besser machen. Ja. Wir tun uns schwer mit diesen disruptiven Sachen. Wenn man sagen muss, man springt jetzt mal ins kalte Wasser und macht was ganz Neues. Ja. Und das ist, da würde ich sagen, also Ökonomen sind vorsichtig mit kulturellen Erklärungen. Aber wir haben sozusagen diese Studien aus den USA von den Einwanderern, wo man ganz ähnliche Sachen sieht, dass es eher, auch die deutschen Einwanderer eher Dinge machen, die es schon gab und die dann weiterentwickeln. Ja. Aber nicht die Ersten sind, die was ganz Neues machen. Die Innovationsforschung, Frau Kempfert und dann den Ingenieur einmal einsprechen. Die Innovationsforschung zeigt ja schon sehr deutlich, dass diese disruptiven Punkte nur entstehen, nicht innerhalb einer Branche, sondern durch einen Faktor von außen. Und in dem Fall war es Tesla oder die Elektromobilität, die die deutschen Autokonzerne aufgerüttelt hat. Oder auch die KI-Technologie. Ich meine, woher kommen denn die Autokonzerne, die elektrischen Hersteller von Elektromobilität in erster Linie aus dem Bereich von Google und Tesla und so weiter? Und das sind die disruptiven Komponenten, die da reinkommen. Und ich würde sagen, Herr Lanz hat auch in einem gewissen Punkt voll recht, weil die Deutschen sind natürlich schon sehr stark in ihrer historischen Technologie, aber weniger stark in dem, was da kommt. Das wir haben schwer, Windenergie und Solarenergie ziehen lassen nach China. Ja, wir haben die Batteriefertigung ziehen lassen nach China. Ja. China baut im Moment so viel Solarenergie in 6 Monaten wie wir in 6 Jahren. Ja. Die ganze Technik, die ganzen Arbeitsplätze, wir haben 150 Jobs in diesem Bereich. 150.000 Jobs in diesem Bereich, die wir haben ziehen lassen. Ja. Und das ist natürlich schon etwas, wo wir von lernen können und das wieder zum Teil zurückholen können oder in neueren Bereichen besser werden müssen, weil sonst verlieren wir den Anschluss und sind dann auch nicht wirklich wettbewerbsfähig. Ich darf noch kurz widersprechen, weil ich glaube schon, dass wir eine herausragende Grundlagenforschung haben. Max-Planck-Institute haben Fraunhofer, brillante Ausbildung in unseren Universitäten. Wenn man die europäischen Universitäten mal zusammennimmt, können sie mit den amerikanischen Spitzenuniversitäten auch mithalten, wenn man Oxford, Cambridge dazu nimmt. Wir haben diese Grundlagenforschung und wir sind auch in der Lage, disruptiv zu denken. Also diese Technologien sind alle hier erfunden worden. Windanlagen, die erste große Windanlage war von MAN in München. Und auch Solar haben wir lange Zeit gewusst. Was uns dann natürlich, wo wir nicht auch die Voraussetzungen nicht hatten, wie China, diese Technologien dann so günstig zu machen, zu skalieren. Ne? Mhm. Dass Solar heute so wettbewerbsfähig ist, hat damit zu tun, dass wir es aufgegeben haben und China das dann in enorme Skalen gebracht hat und heute zu Kosten produziert, wo wir nicht mehr mithalten können. Aber es war eine industriepolitische Entscheidung. Ja, von ja, China, schon. Das, die ja, wirklich dann auch. Naja, die berühmte Altmaier-Ingenieur, der nach China gegangen ist und dort gesagt hat, wir investieren so gigantische Milliarden in die Elektromobilität. Ja, unsere Einschätzung war auch, dass wir es nicht so günstig hinkriegen, wie es die Chinesen jetzt produzieren. Das war, mein Gott, so eine Entscheidung ist mal getroffen. Aber wo ich widersprechen würde, dass wir nur inkrementell machen. Die gibt es. Und auch da, was wir nicht haben, ist dann vielleicht so erste Ideen mit einer auch finanziellen Gewalt und diesem Venture Capital, das die Amerikaner zur Verfügung haben, dann zu skalieren. So, wir hatten die erste, wir hatten bessere Suchmaschinen als Google. Ja. Wir hatten die besseren sozialen Netzwerke als die Amerikaner. Es ist uns dann nur nicht gelungen, das in Europa zu skalieren und dann weltweit zum Durchbruch zu helfen. Da fehlt, sagen wir, der politische Wille dazu. Aber können wir das nicht? Doch, wir können das. Auf europäischer Ebene, wie lange reden wir schon davon, dass wir auf europäischer Ebene Risikokapital irgendwie zur Verfügung stellen müssen? Ja. Wir kriegen es nicht hin. Ja, das oder sehe ich das falsch? Schwer. Ich glaube, es gibt schon, also es gibt Tendenzen in die Richtung. Wichtig ist da die Regulatorik, dass eben auch die Finanzinstitute investieren dürfen in Risikokapital als Anlageklasse. Aber wir kommen da schon voran. Also heute ist so eine Start-up-Landschaft, die hat sich in den letzten 10 Jahren dramatisch entwickelt. Ja, also kurz vielleicht 2 Sachen dazu. Das erste ist natürlich, diese Skalierung ist total richtig. Wir haben es in Europa immer noch mit viel zu viel Handelshemmnissen zu tun, die uns das Skalieren sehr, sehr schwer machen oder wenn nicht. Also kann man in viele Bereiche gehen. Da gehen Sie noch einmal in den Immobilienmarkt, Herr Schulerig. Das ist besonders schön, das da zu sehen. Wenn Sie eine Wohnung in Paris kaufen wollen. Können Sie nicht mit einem Kredit einer deutschen Bank machen. Ja. Das meine ich doch. Der Finanzmarkt. Warum also das ist sicherlich ein großer Faktor. Der zweite, und da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, ist natürlich, wir haben auch Institutionen aus der Industriegesellschaft, ich sag mal, immer noch sehr präsent. Stichwort Arbeitsmarkt. Die disruptive Innovation, die ausprobieren und vieles, seien wir ehrlich, vieles in der Wissenschaft und vieles auch bei den Ingenieuren ist ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Ja. Mhm. Dieses Trial and Error ist einfach sehr, sehr kostspielig. Wenn Sie die Ingenieure, die das mal umsetzen wollen, wenn dieses Risiko, dass es nicht klappt, relativ groß ist, und Sie da aber sozusagen dann hohe Kosten haben, weil Sie auf den Leuten sitzen bleiben, weil die Kündigungsschutz so groß ist, spannender Punkt, genau. Dann fangen Sie mit vielen disruptiven Projekten erst gar nicht an, sondern Sie nehmen immer nur die Projekte, die so inkrementell sind, dass Sie sicher sind, dass es klappt. Genau. Die großen Sachen, dass Sie einfach sagen, ich setze jetzt mal 100 Leute daran und guck mal, ob es klappt. Wenn hinten die große Rechnung kommt, wenn es nicht klappt, die passieren nicht. Also es ist sicherlich nicht nur ein kultureller Faktor, aber es ist Skalierung und es hat auch damit zu tun, ob wir unsere Institutionen auf diesen raschen Wandel einstellen. Aber lasst uns darüber einmal kurz sprechen. Ist das der Grund, warum Sie sagen, Herr Schulerig, Kündigungsschutz? Wenn wir ernsthaft Reformen machen wollen, dann müssen wir den Arbeitsmarkt reformieren, sagen Sie. Absolut, ja. Und dann müssen wir darüber nachdenken, Kündigungsschutz für Menschen jenseits von 100.000 Euro Jahreseinkommen, warum gibt es den? Also ich stehe davon dahinter. Ich denke, wir haben ein bisschen hart und sehr neoliberal, werden jetzt Leute sagen. Begründen Sie es einmal. Wir haben auf der einen Seite eine Diskussion über Fachkräftemangel, wir haben Vollbeschäftigung. Wann, wenn nicht in einer Situation, wo wir dringend die Fachkräfte brauchen, und zwar für die neuen Industrien, für das Wachstum von morgen, wo wir gleichzeitig Vollbeschäftigung haben, wo jeder, der eine Arbeit sucht, aktuell auch eine findet. Mhm. Wann, wenn nicht in einer Situation wie jetzt, will man zulassen, dass der Arbeitsmarkt flexibler wird und wir die Leute schnell dahin bringen, wo das Wachstum von morgen ist. Und zurzeit haben wir halt viele Institutionen, da gehört der Kündigungsschutz dazu, da gehören aber auch Sachen wie Kurzarbeit dazu, die es sehr, sehr schwer machen, diese Transformation am Arbeitsmarkt schnell zu machen. Also ich würde es unterstützen, dass wir ab bestimmten Einkommensgrenzen, da kann man sich jetzt überlegen, ist das das versteuerte Einkommen, ist das das Bruttoeinkommen, da muss man sicherlich noch mal genauer hingucken, dass wir sagen, da gucken wir und orientieren uns vielleicht eher an den Skandinaviern, eher an Dänemark und haben ein System, das, oder auch an der Schweiz, ja, sicherlich jetzt kein Land, wo wir nicht gerne hingucken würden, und sagen, wir haben eine Situation, wo wir schnell die Leute in neue Jobs kriegen können und das auch unterstützen, aber lockern dafür diesen sehr starren Kündigungsschutz, einfach um mehr Bewegung in unseren Arbeitsmarkt zu kriegen, in einer Zeit, wo sich technologisch so viel ändert. Ja, Sie dürfen so oft, wo würden Sie noch ansetzen, nur ganz kurz, also wo würden Sie noch den Kündigungsschutz aufweichen? Na, ich denke, der Kündigungsschutz, gerade sozusagen jetzt für hochbezahlte Mitarbeitende, ist etwas, wo wir ran müssen. Ich denke auch, wir müssen darüber nachdenken, ob wir im öffentlichen Dienst diesen sehr strikten Kündigungsschutz, den wir jetzt haben, angesichts dessen, was da kommt, hoffentlich an Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Da würden Sie also rangehen. Ich denke, da werden wir auch uns über Wege nachdenken müssen, wie wir, ich sag mal, Anreize schaffen, dass wir diese Technologien auch einsetzen. Denn wenn Sie wissen, Sie wären die Leute gar nicht los. Die sind da. Ja, was haben Sie denn dann für einen Anreiz, sehr interessant, die Technologie erstmal einzusetzen, wenn Sie wissen, ich habe die erst für die nächsten 10 Jahre habe ich sozusagen diese Kosten sowieso. Also insgesamt bin ich auch total bei Ihnen. Veränderungsbereitschaft. Wir gucken viel zu viel auf das, was mal war, und viel zu wenig nach vorn. Wir laufen rückwärts in die Zukunft. Wir müssen gucken, wir müssen uns umdrehen und sagen, wir machen jetzt neu und wir setzen auf Veränderung, auf Innovation, auf das Wachstum von morgen. Und sind viel zu viel auf das Bewahren und Erhalten fixiert. Muss ich Sie mit Ihren eigenen Waffen schlagen? Sie, Zurück in die Zukunft, war ein sehr erfolgreicher Blockbuster, wenn Sie sich erinnern. Sie haben mal gesagt, warum denkt man nicht darüber nach, einfach mehr große Filme zu machen? Weil die verdienen im Zweifel, wenn es gut läuft, mehr Geld als VW im ganzen Jahr. Wir haben in der Tat, es gibt noch so ein bisschen Geist. Das stimmt. Also, das ist ja auch mal, ein guter Film kann durchaus mal auch so ein Jahresergebnis von VW einholen. So. Und es ist, wenn es so einfach, also wir haben ja diese Einstellung in Deutschland, es ist so einfach, es ist irgendwie nur werthaltig, wenn man irgendwie sowas wie ein Auto produziert. Ja. Und so einen Film machen ist irgendwie, ist nicht so nicht echter Wert. Ist so ein bisschen unseriös. Wenn es so einfach wäre, warum machen wir es dann nicht und verdienen viel Geld damit? Das ist natürlich auch total schwierig. Da braucht man unglaublich viel. Also wir sind ja hier in Medien, man hat unheimlich viel Know-how und Talent. Also es ist viel Risikokapital. Und wir konnten schon mal besser, ne? Wir hatten schon europäische. Lass uns einmal über dieses Thema, Herr Peichel. Sie wollten gerade die ganze Zeit auch das Thema Produktivität, weil das vorhin kurz gefallen ist. Das war das Zweite, was ich im Kopf hatte, neben den Patenten. Die Frage Produktivität. Ich habe das Gefühl, Sie alle sind sich da einig. Produktivität, da sind wir wirklich schlecht. Die Zuwächse in den letzten Jahren waren sehr gering, vor allem in bestimmten Industrien. Ich wollte noch kurz zu Moritz, die Idee mit dem Kündigungsschutz ab einem bestimmten Einkommen finde ich sehr gut, also den abzuschaffen oder zu lockern. Das ist ja auch jetzt schon so, beim Kündigungsschutz sind ja leitende Angestellte, Vorstand einer AG ist ausgenommen zum Beispiel. Also, man kann da Ausnahmen machen. Und das ist auch deswegen wichtig, weil, was Moritz gesagt hat, wenn man eine Innovation machen will, wenn man was ausprobieren will, ein neues Unternehmen gründen und dann als Konzern, und dann ist man aber sozusagen, wenn das Unternehmen scheitert, in der Haftung sozusagen für die Beschäftigten, und wenn man die nicht einfach entlassen kann, dann bleibt man darauf sitzen. Und es gibt ein Maß, mit dem man sich das anschauen kann, das ist, wie viele Monatsgehälter in etwa kostet das, jemanden zu entlassen. Und da gibt es Befragungen und auch Schätzungen aus den Jahresberichten von deutschen Unternehmen. Da liegen wir so bei ungefähr 30, 36 Monaten. In der Schweiz liegen wir bei 2 Monaten, in Dänemark bei 3 Monaten, in den USA bei 5 Monaten. Genau, wenn man das riskantes Projekt... Nochmal ganz kurz, das ist ja irre. Deutschland 36 Monate. Ja. Und die Schweiz 2. Ja. Das ist ja kein Entwicklungsland, ne? Ganz das Gegenteil davon. Genau. Und wenn man dann sich anschaut, wenn man eine Grafik macht, auf der einen Achse die Kosten in Monaten und dann die Patente pro Kopf, sieht man einen sehr starken negativen Zusammenhang. In der Schweiz viel höher, in Dänemark viel höher, in den USA viel höher. Was seine These stützt, genau, ne? Das stützt genau die Projekte. Also es ist nur nicht eine Korrelation, aber es ist genau, man sieht das. Und der zweite Punkt ist, es gibt sehr viel Grundlagenforschung, Fraunhofer, Max Planck, in Deutschland staatlich gefördert. Es gibt relativ wenig immer noch Venture Capital. Da passiert was. In München passiert gerade relativ viel. Und die Unternehmen mit deutscher Forschung gefördert gehen dann in die USA, wo sie sehr leicht sehr viel Kapital kriegen. Dort werden sie groß, werden skaliert. Viele Technologien wurden in Deutschland, Fraunhofer oder Max Planck, erfunden, die Grundlagentechnik. MP3-Technik. Ja. Davon haben Deutschland praktisch null verdient. Batterien, Solar, sind so viele Sachen. Und da muss man sehen, also Kapitalmarktunion in Europa, wie kriegt man das hin, dass man in Deutschland dieses Venture Capital... Aber wie lange reden wir darüber? Ja, oder? Genau. So unvorstellbar. Aber mit dem Kündigungsschutz, also da irgendwie tut sich bei mir so ein ungutes Bauchgefühl, aber wir reden hier über Menschen, die, und es wird in Deutschland lange gekämpft für auch einen Kündigungsschutz. Ich verstehe die Argumentation, dass wir Flexibilität brauchen, aber also wir müssen schon auch berücksichtigen, dass es Arbeitnehmer gibt, die bestimmten Anspruch haben auf eine gewisse Konstanz und auch einen Kündigungsschutz. Da ist es mag man alles diskutieren, aber ich finde, gerade wird so ein bisschen diskutiert über Menschen, die im Job sind, als wenn die irgendwo so austauschbar wären. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schräg an der Stelle. Nein, also es geht erstmal um die Jobs, würde ich sagen. Und ich würde jetzt auch nicht den Kündigungsschutz flächendeckend ab. Nee, das war ja auch nicht das Thema hier. Das Thema ist ja, dass, wenn man sich das dänische, das Schweizer System, dieses sogenannte Flexicurity anschaut, wo man eben leichter wieder auch mal jemanden entlassen kann, wenn diese Firma nicht mehr produktiv ist, wenn die Technik nicht funktioniert, wenn die Innovation nicht gefördert wird. Warum gibt es dort, darf ich mal fragen, warum gibt es dort die gesellschaftliche Akzeptanz? Ich meine, da sitzt ein ehemaliger VW-Chef. Also legendäre Arbeitskämpfe, oder? Muss man sagen. Also Arbeitskämpfe, legendär. Naja, im Sinn von einer sehr starken, selbstbewussten Belegschaft und so weiter. Und wenn man also ich sag mal, bei VW dann versucht, so etwas zu machen, scheitert man dann im Zweifel. Ja, ich glaube, dass man schon, ich glaube nicht, dass man es auf VW reduzieren kann. Wir haben einfach eine starke, auch traditionell gewerkschaftliche Organisation. Ne? Die Gewerkschaften ja, das ist ja auch sind, nichts Schlechtes, ich glaube, man muss auch, also ich finde das Thema, ich glaube, wir sollten es nicht an einem Thema ab 100.000 Kündigungsschutz aufheben, aber wir brauchen mit Sicherheit mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt. Diese Welt verändert sich und die Unternehmen brauchen Chancen, sich anzupassen auf die neuen Welt. Und da wächst was und auf der anderen Seite schrumpft was. Und je geschickter wir diese Anpassung managen, desto besser sind wir als Volkswirtschaft. Und das hat natürlich, und deswegen glaube ich, muss man auch jetzt in dieser ganzen Debatte, um was ist zu tun, muss man auch die Gewerkschaften mal hören. Wir haben die IG Metall hat 2,5 Millionen Mitglieder, die Gewerkschaft, der Gewerkschaftsbund, glaube ich, in Summe über 5. Mhm. Die Parteien, die SPD hat noch 300.000 Mitglieder. Mhm. Ich glaube, die Gewerkschaften müssen auch überlegen, wie wir hier die zukünftigen Arbeitsplätze schaffen. Aber was brauchen wir an Flexibilität? Und das fehlt mir noch so ein bisschen in der Diskussion. Ja. Wir gucken alle unseren Bundeskanzler an und sagen, mach mal. Aber das ist nicht allein seine Aufgabe. Aber die Gewerkschaften sind doch auch da an dem Thema dran. Wir wissen ja zum Beispiel, für die Energiewende fehlen ja über 350.000 Beschäftigte. Es gibt einen enormen Fachkräftemangel in dem Bereich. Und die Gewerkschaften sind da schon auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon auch dran, Chancen zu erarbeiten und Möglichkeiten zu erarbeiten. Okay. Also mir klingt das jetzt in der Runde so ein bisschen so, als wenn die Arbeitnehmer überall das Problem seien. Sie sind ja auch Teil der Lösung. Wenn Sie sagen, Frau Kempfert, da fehlen 300.000 Leute, das war doch über exakt das Argument. Aber das war doch das Argument von Herrn Schularik zu sagen, wir haben da gerade kein Thema mit Massenarbeitslosigkeit. Richtig. Und wir brauchen aber auf der anderen Seite mehr Flexibilität für Unternehmen. Das war ja das Argument, so habe ich es verstanden. Ist nur immer die Kündigungszeit, in der Lebensarbeitszeit. Man muss erlauben, dass Leute länger arbeiten dürfen. Das würde ich gerne mal mit Ihnen diskutieren. Herr Schularik sagt, wir müssen 10%, ne? Ungefähr. Also das zahlt ein, glaube ich, auch in dieses gesamte Thema. Wir haben Institutionen, gerade im Arbeitsmarkt, aus der Industriegesellschaft von gestern. Und wir laufen aber in eine Wissens-Hochtechnologie-flexible Gesellschaft von morgen. Und die beiden sind nicht mehr passfähig. Wir haben, dazu kommt auch ein Problem mit dem Gesamtarbeitsangebot, weil wir durch die demografische Entwicklung einfach immer weniger Arbeitsstunden haben. Und das drückt unser Wachstum. Das heißt, wenn wir es hinbekommen, das Arbeitsangebot zu erhöhen, indem wir mehr arbeiten, indem wir die Teilzeitquoten gerade bei den Frauen erhöhen oder sozusagen zu mehr Vollbeschäftigung kommen, indem wir, und das wird auch dazugehören, eine gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, die in unserem ökonomischen Interesse ist, zulassen, kriegen wir unser Potenzialwachstum höher. Und all das, was wir gerne haben in diesem Land, das Sozialsystem, das Gesundheitssystem, die Schulen und so weiter, bleibt bezahlbar. Mit einem stagnierenden oder schrumpfenden Kuchen werden wir das über die Zeit auch verlieren. Mhm. Das heißt, Wachstum und insbesondere Heben des Potenzialwachstums, dass wir einfach wieder mehr Wachstumschancen haben in diesem Land, ist ganz zentral. Und für mich in meiner Analyse ist sozusagen die Rigidität, die wir in diesen Arbeitsmarktinstitutionen haben, auch ein Teil, nicht der einzige, aber ein Teil. Aber Sie sagen, mehr Arbeiten ist das Thema. Ich denke, mehr Arbeiten wird dazugehören. Und wenn wir das... Und was ist die Idee, dann einen Feiertag zu streichen beispielsweise? Oder was wäre die Idee? Man kann über Feiertage nachdenken, aber ich denke, es würde sozusagen insgesamt, wenn wir sozusagen eine positive Vision fürs Wachstum, für dieses Land entwickeln, nicht schaden, wenn wir, wenn wir alle eine Stunde mehr wieder in der Woche arbeiten. Das sind erhebliche Effekte. Mhm. Ich schaue gerade zu Herrn Peichel. Wie bereit sind wir dafür? Gerade heute Morgen mich beschäftigt mit der Wahl in Dänemark, wo Mette Frederiksen nicht ganz so glorreich abgeschnitten hat, die sozialdemokratische Regierungschefin. Und es war interessant zu lesen, warum. Zwei Dinge. Zum einen Renteneintrittsalter erhöht auf 70. Da gab es ziemlich großen Unmut in Dänemark. Haben die aber einfach angesagt und durchgesetzt. Das Zweite war, und noch viel umstrittener, Streichen eines Feiertags. Also wie kriegen wir das hin, da so eine ganze Gesellschaft davon zu überzeugen, dass das jetzt leider vielleicht sein muss? Ja, also es ist immer klar, dass wenn man etwas hat, dass man das ungern hergibt. Also jetzt beim Feiertag oder wenn man jetzt weiß, ich... Nicht schon klar, aber Politiker müssen arbeiten, verstehen Sie? Die können ja nicht gegen den erklärten Willen einer ganzen Gesellschaft agieren, weil dann werden sie schlicht abgewählt und irgendwann gar nicht mehr gewählt. Genau, und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, wenn man eine Maßnahme macht, wenn man Reformen macht, wenn man auch Einschnitte macht, dass man das gut kommuniziert, warum das notwendig ist und was die Begründung ist. Und Moritz hat es ja versucht, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel, wir haben den demografischen Wandel, wir werden immer weniger Arbeitskräfte haben, die uns zur Verfügung stehen. Und die Frage ist jetzt, was können wir dagegen tun, dass wir das Arbeitsvolumen insgesamt erhöhen. Was würden Sie tun? Es sind verschiedene Sachen. Also das Beste wäre, das inländische Arbeitskräftepotenzial, was wir haben, zu heben. Also wir haben nach den Niederlanden die höchste Teilzeitquote in Europa. Und das sind insbesondere Frauen, gut qualifizierte Frauen, die oft nur einen Minijob machen. Und es ist nicht Lifestyle-Teilzeit? Das ist keine Lifestyle-Teilzeit. Also das hat was mit Strukturen zu tun. Man hat das Ehegattensplitting, man hat die beitragsfreie Mitversicherung noch in der Krankenversicherung. Man hat die Minijobs, die steuerfrei sind. Das alles in der Kombination setzt Anreize darauf, dass die Zweitverdienerin, in 90% der Fälle in den Daten ist es eine, ist die Frau die Zweitverdienerin, sehr wenig arbeitet, weil mit der Alleinverdiener-Ehe maximiert man den sogenannten Splitting-Vorteil beim Einkommen. Ist es eine gute Idee, wenn jetzt die Abschaffung des Ehegattensplittings diskutiert wird? Ja, auf jeden Fall. Wir fordern das vom IFO schon seit Jahren. Herr Schulerig nickt auch. Ja. Okay. Genau, also da gibt es dann Fragen der Umsetzung. Macht man das für Bestandsehen, nur für neue Ehen und so weiter? Aber Können Sie das einmal erklären? Was ist die Idee von Ehegattensplitting? Die Idee vom Ehegattensplitting ist, oder so wie es in Deutschland funktioniert, dass die Ehepartner gemeinsam veranlagt werden. Das heißt, man nimmt die beiden Einkommen, addiert sie zusammen, teilt diese durch zwei und tut so, als ob dieses Durchschnittseinkommen so besteuert wird wie ein Single und multipliziert dann diesen Steuerbetrag mal zwei. Also man nimmt an, dass praktisch ein Ehepaar so besteuert wird wie zwei Singles mit dem durchschnittlichen Einkommen des Ehepaares. Da wir einen sogenannten progressiven Steuertarif haben, das heißt, die Steuersätze steigen mit dem Einkommen an, habe ich dadurch, dass wenn ich jetzt ein sehr hohes Einkommen habe und ein niedriges oder null Einkommen habe, wenn ich davon den Durchschnitt nehme, habe ich eine niedrigere Steuerbelastung, als wenn ich das eine Einkommen mit dem hohen Steuersatz und das andere praktisch gar nicht besteuern würde. Und dadurch gibt es einen Splitting-Vorteil und das können ein paar tausend Euro im Jahr sein. Für die verheirateten Paare. Und wie gesagt, die Idee dahinter, Ehe fördern sozusagen, genau, ein ganz bestimmtes Menschenbild. Genau, es wird immer argumentiert mit dem Grundgesetz, dass eben besonderer Schutz von Ehe und Familie, aber da steht nichts von Ehegattensplitting im Grundgesetz. Also das, Sie meinen, das hat der liebe Gott nicht gewollt. Ehegattensplitting steht nicht in der Bibel. Nee, genau, es gibt verfassungskonforme Reformoptionen, die dann eben die Anreize erhöhen, dass... Und dass eben nicht diese Alleinverdiener-Ehe das ist, was am besten ist, sondern dass andere Konstellationen. Ja. Und das andere, was gerade diskutiert wird, ich glaube, wir haben die Szene auch hier, Heidi Reicheneck, die, und das war bemerkenswert, Friedrich Merz irgendwas mit Steuern zuruft. Und die Reaktion war interessant. Schauen Sie mal. Eine Mehrwertsteuererhöhung würde die Menschen in diesem Land massiv belasten. Deswegen würde ich Sie hier an dieser Stelle bitten, mir klar zu sagen, wird es mit Ihnen eine Mehrwertsteuererhöhung geben in dieser Wahlperiode oder nicht? Wir diskutieren in der Koalition weitere Reformschritte. Wir haben allerdings viele schon auf den Weg gebracht. Ja, wir werden mehr tun müssen, auch um die verfügbaren Nettoeinkommen der Arbeitnehmerhaushalte in Deutschland zu vergrößern. Darüber sprechen wir. Wir diskutieren verschiedene Maßnahmen, die wir ergreifen können. Wir wollen insbesondere die Belastung durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge reduzieren. Und auf diesem Weg hin suchen wir nach Lösungen. Wir schließen nichts aus, aber wir haben ein klares Ziel. Und das klare Ziel heißt Entlastung der Arbeitnehmerhaushalte und der Betriebe. Es wäre ja zum Beispiel auch denkbar, zur Entlastung der Haushalte mit sehr niedrigen Einkommen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel deutlich zu senken. Auch das wäre eine Option, Frau Kollegin, die ich nicht ausschließe. So. Was hat er uns gesagt? Also er hat gesagt, dass eine Mehrwertsteuererhöhung nicht ausgeschlossen ist, genau, sondern sehr wahrscheinlich kommen wird. Und dass gehen Sie davon aus? Ja. Sie sind ja nah dran. Sie auch, Herr Schulerig? Das ist eine ganz realistische Option. Und ich glaub, wie viele Punkte? Ich würde schätzen 2. Und das ist, also, aber es ist jetzt auch... Es soll aufkommensneutral sein. Also es soll an anderer Stelle, und da werden wir sehr genau hingucken, dass an anderer Stelle dann die Steuern gesenkt wurden, im Einkommenssteuer und bei den Sozialversicherungen. Also es ist jetzt in dem Sinne keine Steuererhöhung. Da wird es Verteilungseffekte geben. Die einen werden ein bisschen mehr bezahlen. Ich glaube, die gehen grundsätzlich in eine Richtung, die man befürworten kann. Mhm. Das wird vor allem die höheren Einkommen mehr treffen und auch die Älteren, ja, stärker belasten als die Jüngeren, ne? Weil die haben mehr Vermögen, da ist mehr angespart. Und wenn die Mehrwertsteuer steigt, dann können die halt von dem gleichen Vermögen weniger kaufen, weil es teurer wird. Also es ist sozusagen die Verteilungseffekte, davon muss man sich angucken. Aber insgesamt ist es keine Idee, wo jetzt die Ökonomen auf die Bäume gehen werden. Mhm. Aber das glaube ich auch nicht. Aber ist das sozusagen die Idee, Ehegattensplitting und ein bisschen Mehrwertsteuer, das, was Deutschland jetzt voranbringt? Also ich glaube, um Deutschland voranzubringen, sind an verschiedenen Stellen Reformen notwendig. Aber es ist ganz klar, dass im Steuer- und Transferbereich, im Transfersystem es Fehlanreize gibt. Dass wir insgesamt, wenn man die Einkünfte aus Arbeit entlastet, die Arbeitskosten dadurch auch senkt, ist das gut für Deutschland. Genau. Wenn man das, wir haben jetzt leider aufgrund der aktuellen Finanzsituation nicht unendlich viel Geld zur Sie Verfügung. Sagen, der deutsche Sozialstaat ist ein Sanierungsfall, er ist selber ein Sozialfall. Ja, das auf jeden Fall, genau. Dafür gibt es ja die Vorschläge der Sozialstaatsreformkommission, die im Großen und Ganzen sehr gut sind. Wir haben eine Rentenkommission, eine Gesundheitskommission, wir machen viele Kommissionen. Aber wo wird es denn wehtun? Sprechen Sie es mal aus, Herr Peißner, bitte. Also wenn man die Mehrwertsteuer macht hier nie einer, ich würde es gerne mal hören. Also, Sie müssen ja nicht gewählt werden. Ne, es kommt auf die Details an. Es wird diskutiert über die beitragsfreie Mitversicherung für Ehegatten in der Krankenversicherung. Das ist jährliches, gehen da so ungefähr 10, 12 Milliarden Euro verloren. Wenn man jetzt einführt, dass dafür was gezahlt werden muss an die Krankenkasse, sind erstmal die bisher beitragsfrei mitversicherten Ehegatten. Ja, aber das heißt was, ne? Genau, und dann wird man... Also Ehefrau ist nicht mehr automatisch mitversichert, genau, sozusagen. Das kostenfrei. Das ist die Idee. Nichts, ne? Das kostet dann 200 Euro im Monat oder so etwas. Im Monat. Und dann macht man bei der Mehrwertsteuer eine Erhöhung um 2 Prozentpunkte, oder es wird wie damals bei der ersten großen Koalition. Die eine Partei wollte 0%, die andere 2, dann hat man 3 gemacht. Also Moment. Das geht auch in die richtige Richtung, weil wir sind, es gibt ja für die Mehrwertsteuersätze so einen EU-Korridor. Ja. Wir sind am unteren Ende. Ich glaube, nur Malta und Luxemburg haben niedrigere Sätze als wir. Okay, also, was noch? Und was man vielleicht auch noch bei der Mehrwertsteuer sagen muss, 2010 war ungefähr Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer gleich wichtig. Und jetzt, also 50-50, jetzt hat sich das verschoben zu 60-40 Einkommenssteuer zu Mehrwertsteuer. Also da wieder vom Steuermix gegenzusteuern. Dafür dann bei der Einkommenssteuerentlastung, Grundfreibetrag hoch, die kalte Progression, die Progressionszone, den Mittelstandsbauch abschwächen. Damit entlastet man alle. Wo beginnt der Spitzensteuersatz dann? Ich würde den ein Stück weiter nach oben schieben, als er jetzt eher vielleicht sogar 100, dafür auf 49,5 hoch, weil dann dadurch, dass das der Spitzensteuersatz ist, ist ja ein sogenannter Grenzsteuersatz, das ist nicht der Durchschnittssteuersatz, sondern das ist der Steuersatz auf alles Einkommen oberhalb dieser Grenze. Genau. Das heißt, wenn man unten entlastet, entlastet man auch die Leute, die mehr als 100.000 Euro verdienen. Bei 49,5 haben Sie gerade gesagt. Ja, knapp Sie erinnern 150. Sich, der berühmte Arbeiterführer Helmut Kohl sagt ja, ab 50% beginnt Sozialismus. Ne? Genau, er hat einen Steuersatz, Spitzensteuersatz. Das heißt, Friedrich Merz wird der erste sozialistische Kanzler dieses Landes. Genau, Helmut Kohl hat einen Spitzensteuersatz von 57%. Und dann hat der neoliberale Gerhard Schröder eine riesige Steuerreform durchgeführt. Es sind sehr viele schöne ironische Wendungen drin in der Geschichte. Also, genau, also deswegen, aber man wird was bei der Einkommenssteuer machen, man wird was bei der, man wird die Mehrwertsteuer zur Finanzierung heranziehen. Man wird hoffentlich im Transfersystem, im Sozialstaat dafür sorgen, dass sich Arbeit immer lohnt. Das hatten wir ja auch schon mal drüber diskutiert. Genau. Da gibt es viele Probleme und Baustellen. Man wird bei der Gesundheits-, bei der Krankenkasse Sachen machen müssen, man wird bei der Rente Sachen machen müssen. Es wird in irgendeiner Form eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit. Es wird eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit in irgendeiner Form geben. Wohin? Aber in abhängig 70? Dänemark? Ich glaube nicht, dass es so eine strikte Obergrenze geben wird, sondern es wird sowas in Abhängigkeit der Beitragsjahre und sowas geben. Aber das ist nur meine Vermutung. Die Rentenkommission tagt ja noch. Aber da wird man was machen und man wird insgesamt, glaube ich, versuchen, an der einen oder anderen Stelle auch Einsparungen vorzunehmen, versicherungsfremde Leistungen aus den Sozialversicherungssystemen auf den Prüfstand stellen. Beitragsjahre 45, sagen Sie dann? Oder wie viele sind das dann? Herr Schuller, wie viele werden das werden? Wir hatten, wer war es denn? Ich glaube, Ines Schwertner von der Linkspartei sagte, 40 reicht auch. Also Die Grunddiagnose ist halt, wir leben länger und darüber sollten wir uns eigentlich freuen. Und dann müssen wir halt auch gucken, wie wir mit dem Rentensystem hinkommen. Also wenn wir mehr Jahre, 5 Jahre länger leben, müssen wir auch, wenn wir die gleichen Ansprüche haben wollen, 5 Jahre länger arbeiten, Pi mal Daumen. Insofern wäre ich da dabei. Ich bin da trotzdem, ich meine, das wird auf so eine Art, so eine Reform wird es jetzt hinauslaufen. Und das ist notwendig, damit uns das System nicht um die Ohren fliegt. Ich würde es mal so formulieren. Wachstum von morgen ist das alles noch nicht. Das ist einfach nur, sagen wir mal, die notwendigen Stellschrauben zu machen, damit wir nicht immer tiefer in... Um irgendwie den Status quo zu halten. Also im weitesten Sinne sozusagen das aktuelle System weiterschreiben zu können, ohne dass es uns, dass es so schwer wird, dass es uns alle nach unten zieht. Aber das, was wir vorhin besprochen haben, die neuen Technologien, das nach vorwärts sozusagen Richtung Zukunft laufen, das kommt davon nicht. Das kommt auch nicht davon, dass man Brücken repariert. Ja. Das sind alles sozusagen nur die notwendigen, aber noch nicht die hinreichenden Bedingungen für Wachstum von morgen. Haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Darf ich zum Schluss noch mal, Herr Dies, kurz Autoindustrie, weil das so diese Schlüsselindustrie mal für Deutschland ist. Herr Schulerik hat hier in der Sendung schon mal gesagt, wäre jetzt gar nicht so wild oder könnte passieren, so haben wir es eigentlich ausgedrückt, dass die Autoindustrie hier komplett abwandert und einfach gar keine Rolle mehr spielt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn bis zum Ende des Jahrzehnts nicht mehr alle drei großen deutschen Autobauer in dieser Form existieren. Mein Job ist ein bisschen zuzuspitzen. Es kann ja sein, dass ein chinesischer Autobauer einen deutschen Autobauer kauft. Und das wäre auch völlig in Ordnung, solange die weiterhin hier die Wertschöpfung machen. Hätte ich kein Problem mit. So, und da die Frage an den ehemaligen Automann, Herr Dies, wie ist denn dieser globale Automarkt gerade, wenn man da mal so einen kurzen Blick drauf wirft? Ich meine, die Investoren, die Sie gerade ansprechen, Mercedes hatte ja schon, ne? Glaube ich, Volvo in Schweden gehört chinesischen Eigentümern. Geely, ne? Ja. Genau, das ist eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, oder? Zwischen Geely und Volvo, das ist eine gute Geschichte. Die Chinesen, die mit so unglaublicher Wucht jetzt auch auf den europäischen Markt drängen, ne? Wir sind ja jetzt das erste Mal in dem Bereich, dass wir plötzlich Exportüberschüsse aus China haben, ja? Also die liefern plötzlich mehr Autos nach Europa, als wir nach China liefern, auf europäischer Ebene. Deutsche ist immer noch ein bisschen anders. Werden die zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für uns? Was passiert da gerade? Wobei die Lieferungen nach China nie ein Thema waren, ne? Sondern die Marktanteilsverluste der deutschen Hersteller in chinesischer Produktion, die haben zu deutlichen Margen reduziert. Also ich verstehe die Diskussion, weil man natürlich, man guckt jetzt auf die Kennzahlen, die Renditen haben sich fast halbiert in der Autoindustrie, es geht quer durch, die Zulieferer haben wirklich große Probleme mit der Umstrukturierung Richtung Elektrofahrzeug, ne? Weil die Wertschöpfung eine ganz andere wird. Also das ist schon eine krisenhafte Wahrnehmung auch in Deutschland. Ich möchte auch das nicht wegdiskutieren, ne, dass da ein neuer Wettbewerber entstanden ist in China, der sehr kompetent ist, der einen großen Heimatmarkt ist, hat der extremen Wettbewerb hat, so wie wir ihn auch immer haben, ne, zwischen den Premium-Herstellern und in Deutschland. Wir kämpfen ja auch um jeden Prozentpunkt Marktanteil. Das ist schon eine neue Welt, aber diese Probleme, die wir sehen, sehen die anderen genauso. Also das ist, wenn Sie nach Japan blicken würden und die Diskussion verfolgen, da haben Sie einen Nissan, der nach 20 Jahren wieder in Konkurs ist. Sie haben den Honda, der seit 70 Jahren das erste Mal Verluste meldet. Toyota hat ein bisschen Rückenwind durch die Währung. Gucken Sie nach Amerika, GM, Ford haben sich praktisch zurückgezogen auf den Heimatmarkt. Wenn Sie die neuen Wettbewerber, Tesla wächst seit 2 Jahren nicht mehr. Richtig. Ja, hat im Autogeschäft wirklich große Probleme. Und dann gehen Sie nach China und da ist das Desaster eigentlich noch viel größer. Von den 100, die da angekündigt waren vor einem Jahr, gibt es noch 50. Okay. Die Großteil davon notleiden. BYD, der große, ernstzunehmende Wettbewerber, auch für einen VW, hat im letzten halben Jahr mehr Marktkapitalisierung verloren als VW. Ja, wow. In den letzten zwei Jahren wird dort wächst seit vier Quartalen in China nicht mehr. Viele der chinesischen Startups haben auch Qualitätsprobleme, vor Ort Sicherheitsprobleme. Die starke Industrie, die chinesische, waren ja eigentlich die Staatsunternehmen, ne? Die FAW, die SAIC, das sind Staatskonzerne, die First Automotive, größte Hersteller Chinas, sind in einem desolaten Zustand. Also die Regierungsunternehmen, weil sie diesen Wachstumsschub jetzt der Startups nichts entgegensetzen konnten. Die Industrie ist notleidend, weil sie keine Gewinne erwirtschaftet. Und dann können wir auch noch auf die Franzosen gucken, auf Stellantis, ne, die jetzt das Elektrofahrzeuggeschäft ganz aufgegeben haben, nur noch chinesische Autos durchhandeln im Prinzip. Also die Industrie ist schon, ist nicht nur in Deutschland in einem Umbruch. Und ich habe vor kurzem mal gesagt, habe mir erlaubt zu sagen, Mensch, die Industrie war immer schon eine sehr umkämpfte. Ne? Wir haben auch VW-Krisen gehabt in den 90er Jahren, ne? Mit Vier-Tage-Woche und Arbeitszeitreduzierung und Arbeitsplätze überhang. Wir haben Konsolidierungen in Europa gehabt. Die britische gibt es nicht mehr, die italienische gibt es. Ja. Italien hat immer 2 Millionen Autos hergestellt, die stellen noch 200.000 her. Ja? Wahnsinn. Also diese 2 Millionen versus 200.000. Ja, und dieser Wandel in der Industrie, es ist eine sehr wettbewerbsintensive Industrie. Die war schon oft bedroht, ne, durch Japaner in den 90er Jahren. Man hat gesagt, die deutsche Industrie ist im Untergang geweiht. Und ich sage mal, die Diskussion, jetzt die Industrie abzuschreiben, halte ich für viel zu früh. Ne. Die ist nach wie vor im Premium-Segment überlegen. Wenn Sie jetzt diese neuen Fahrzeuge angucken, BMW neue Klasse, dann wüsste ich nicht, was irgendein chinesisches Auto besser könnte. Ja, es gibt einen fundamentalen Strukturwandel. Würde ich gerne. Den Strukturwandel gibt es, aber vielleicht lassen wir ganz kurz einen Punkt. Was wir so in der Erlebenswelt haben, und ich bin jetzt einfach schon sehr lange in der Industrie, Als ich zu BMW kam, Anfang der 2000er, hat BMW 3,5% Umsatzrendite gemacht. Das war nicht angenehm, ja, aber es war auch nicht kein Untergangssignal, sondern Audi hat halt 5 gemacht und der Daimler vielleicht 6 und der VW hat damals auch 0 gemacht, weil die nie besonders wirtschaftlich gewirtschaftet hatten. Und diese Situation hat sich dann Anfang der 2000er völlig gewendet durch China. Richtig. In China sind 20 Millionen zusätzliche Kunden dazugekommen, hungrig auf Autos, hungrig auf nicht nur deutsche Autos, sondern japanische, US-amerikanische Autos. Und der Markt ist von 80 auf dann 100 Millionen Autos gewachsen. Und davon hat Deutschland überproportional profitiert. Na, weil wir große Margen abgeben. Die Margen sind auf einmal zweistellig geworden. Ne? BMW hat auf einmal 15 Milliarden verdient, VW auf einmal 22 Milliarden, zweistellige Margen bei VW 11%. Und dieser Rückenwind ist jetzt erstmal vorbei. Das heißt, Sie wollen sagen, wir sind wieder zurück, ja, da, wir wo wir mal waren. Da, wo und das wir ist mal aber vor 20 Jahren waren, aber die ganze Industrie, und das ist nicht nur Deutschland. Und von daher ist unsere Ausgangsposition jetzt auch nicht so schlimm oder aber so schlecht. Wir müssen in China, und das ist jetzt neu, hat sich für diese neuen, und Sie hatten es angesprochen, für die neuen Fahrzeugklassen, Elektrofahrzeuge, auch Richtung autonomes Fahren, hat sich ein neues, und Batterien vor allem, ein neues technologisches Cluster entwickelt, das früher in Deutschland war. Ja? Und deswegen müssen die Deutschen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen dort aktiv sein. VW tut das, und ich glaube, die anderen Hersteller auch. Und lernen auch gerade viel. Ja. Ich danke ganz herzlich, weil ich heute mitnehme, wir sind noch nicht am Ende. Das sollten wir bei Gelegenheit wiederholen. In Sachen Optimismus war das heute wichtig. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.